Die Schatten lieben Dunkelheit, es ist die Angst, die sie stärkt. Die Schatten nähren sich von Leid und dass es einer merkt. Keine Lieder zieren ihre Zunft, sie zu meiden heißt Vernunft. Sind überall und nirgendwo, in ihrer Nähe wirst du niemals froh. Die Schatten finden dich im Nu, drum merke dir gut. Lass die Schatten lieber schön in Ruhe und sei auf der Haut. Und sei auf der Haut. Und sei auf der Haut. Ja, ich hab und sei auf der Haut. Und sei auf der Haut.